Relevant, moderiert von Leonie Sorba mit Musik von Amund Dünn 3. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 5. Sendung von Kulturrelevant, dem wöchentlichen Radio-Feature des Ostpassage-Theaters zur Lage der Kultur in Leipzig. Ich bin Leonie Sova vom Ostpassage-Theater und ich spreche heute mit Constanze Burger vom Theatrium, Nina Stemberger von Artes Mobilis und Lisa Löwe von Copwatch. Herzlich willkommen, freut mich, dass ihr da seid. Könnt ihr euch erstmal kurz vorstellen und etwas von eurer Vereinsarbeit erzählen, eurer Organisation und was euer Theater ausmacht? Hallo, ich bin Constanze Burger, bin jetzt seit 2 Jahren engagiert am Theatrium in Grünau. Das ist ein Kinder- und Jugendtheater, was tatsächlich, genau, also es kommen Kinder und Jugendliche zu uns, um Theater zu spielen, Profis angeleitet. Wir haben 6 spielende Projekte und 2 Werkstätten. Das eine ist eine Medienwerkstatt. Und das andere ist eine Kostümwerkstatt und genau das macht dieses Theater schon auch aus. Also das ist die Arbeit, die wir da machen, verschiedene Angebote zu schaffen und eine Bühne zur Verfügung zu stellen unter professioneller Anleitung. Genau. Ja, ich bin Lisa Löwe, ich bin Aktivistin bei Copwatch Leipzig. Genau, das habe ich auch hier mitgegründet und die Copwatch-Gruppen gibt es in Deutschland verschiedene und aber auch weltweit. Also das war so eine, begann schon in den 90er Jahren in den USA und genau so insgesamt arbeiten wir so zu den Themen autoritäre Entwicklung und Versicherheitlichung und eben im Konkreten hier zur Waffenverbotszone, in der wir uns gerade befinden, zu Polizeigewalt, diskriminierendes Profiling, also insbesondere auch das Racial Profiling, rassistisch motivierte Kontrollen oder auch rechte Strukturen im Sicherheitsapparat. Genau. Und wir sind jetzt hier in Leipzig schon aktiv seit 2,5 Jahren, auch immer mit verschiedenen Themen und genau. Wir freuen uns heute sehr, hier eingeladen zu sein, auch wenn ja so politische Arbeit und kulturelle Arbeit oft so als Gegensatz gestellt werden, finde ich es cool, dass wir heute zusammen im Austausch genau deswegen sind. Hallo, ich bin Nina Stemberger, Mitbegründerin von Artes Mobilis, außerdem bin ich auch noch Performance-Künstlerin, Tanz- und Theaterpädagogin und seit 2012 in Leipzig und auch im selben Jahr haben wir die Gruppe Artes Mobilis gegründet. Wir haben uns 2010 einen alten, unrenovierten, 12 Meter langen Oldtimer Omnibus zugelegt und den dann im Selbstwahn zur mobilen Theaterbühne umgebaut. Constanze, euer Theater ist in Grünau. Wer kommt denn euer Theater? Wer ist euer Publikum? Unser Publikum generiert sich hauptsächlich klar aus den Freunden und den Familien der Spielenden. Ab und an verirrt sich tatsächlich schon ein Grünauer oder eine Grünauerin. Was schade ist, dass es nicht so viel ist. Also wir wünschen uns eigentlich mehr auch noch innerhalb des Bezirks oder des Viertels, dass da mehr Zulauf kommt, auch an Zuschauerschaft. Aber es ist schwierig. Also wir sind da auch immer viel am Diskutieren innerhalb des Teams und Lösungen oder Wege zu finden, wie kommen wir an die Leute ran. Ich weiß nicht, ob das eine Angstschwelle ist, die da ist, weil irgendwie ein Theater dasteht und die Menschen damit nichts irgendwie keinen Zugang zu kriegen. Aber genau, also Zuschauerschaft ist hauptsächlich eben Familie und Freunde, die auch 2, 3, 4 Mal kommen zu den Vorstellungen. Also wir haben immer gut gefüllten Zuschauerraum, aber wünschen uns dahingehend irgendwie noch mehr aus dem Viertel direkt. Ja. Kooperiert ihr da auch mit Grünauer Schulen? Oder? Genau, also wir haben auch Ganztagsangebote, die wir direkt am Theater anbieten oder auch in die Schulen gehen. Ja. Genau, und da gehen auch jedes Jahr oder jeden Monat gehen die Liporellos da raus. Also die Information geht schon und fließt. Aber ja, es ist nicht einfach. Das heißt aber, die Jugendlichen, die rekrutieren sich schon aus Grünau, ja, sozusagen. Nee, nicht hauptsächlich. Leider nicht. Ja. Eben auch da zu wenig. Also wir haben ungefähr 20% der Jugendlichen und Kinder, die direkt aus Grünau sind, und der Rest ist schon auch komplett verteilt in der Stadt. Also es gibt auch teilweise Kinder und Jugendliche, die eine Dreiviertelstunde anreisen, um ins Theater zu kommen. Ja, aber auch dahingehend wird es mehr. Also es kommt schon, es wird besser. Also die 20% sind schon auch ein Meilenstein, gerade das, ja, aus dem Bezirk. Du bist seit 2018 Regisseurin am Theatrium. Was macht Grünau als Stadtteil heute aus für dich? Für mich? Ja. Ganz klar die Architektur. Also ich liebe es dann schon, diesen Wechsel zu haben, tatsächlich von Plagwitz nach Grünau reinzufahren und diese massiven Gebäude da überall zu haben, die so eng aneinander stehen. Das ist ein spannendes Viertel tatsächlich. Es gibt natürlich viele Probleme. Es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit. Es gibt Gewalt, also klar, die sich dann auch aus diesen ganzen Gründen gestaltet. Was mir sehr auffällt, ist die Vernetzung. Die von den ganzen Institutionen, die dort sind, ist alles ganz stark miteinander vernetzt. Es gibt monatlich dort auch von diesen einzelnen, das Ich-Komm-Haus, das Heizhaus, die Nachbarschaftsläden, der Stadtteilladen, die treffen sich monatlich und sprechen über diesen Stadtteil, und da wird diskutiert, was haben wir gemacht, was müssen wir noch machen, was kam gut an, was kam nicht gut an, wo müssen wir noch weiter reinbohren. Das finde ich erstaunlich, und das habe ich so, ich kenne mich jetzt auch nicht mit allen Stadtteilen in Leipzig aus, aber das fällt da sehr auf, dass das da gut funktioniert. So, das finde ich tatsächlich sehr bemerkenswert, und das, ja, freut mich. Ja. Weil es ja auch immer so ein als Randbezirk gehandelt wird. Also Grünau ist so verschrien als Ghetto und eben am Stadtrand, aber das funktioniert da auch alles ganz gut. Also auch eine gute, super Infrastruktur natürlich. Du kannst halt alles machen, muss gar nicht in die Stadt. Das ist eine Stadt in der Stadt quasi. Gut, kommen wir von Grünau zur Eisenbahnstraße. Kopfwatch hat ja unter anderem die Waffenverbotszone rund um die Eisenbahnstraße scharf kritisiert. Kannst du uns nochmal eure Argumente gegen die Waffenverbotszone zusammenfassen? Ja, also wir finden, die Waffenverbotszone ist so ein autoritäres Instrument, mit dem versucht wird, eine Illusion von Sicherheit herzustellen, indem man bestimmte Orte oder Menschen kriminalisiert, diese überwacht und anschließend bestraft und somit dieses Symbol eines starken Staates sendet, so hier wird was gemacht, wir tun was gegen die Kriminellen. Und wir sind aber der Meinung, dass diese Vorstellung von Kriminalität falsch ist, weil sie auf der Annahme beruht, das sind irgendwie böse Menschen, die bekämpft werden müssen. Wir sagen aber, ganz viel von dieser Kriminalität, die hier stattfindet, sind Ausdruck sozialer Probleme. Also und vor allem Armut und vor allem Ausgrenzung. Wenn man sich die Sozialstruktur hier anguckt, wird es auch ziemlich deutlich, wenn man das dann vergleicht mit denen, was findet hier eigentlich für Kriminalität statt. Ja, also man verkauft zum Beispiel ja Drogen nicht aus Spaß, sondern weil Menschen keine Aufenthaltstitel haben, um legal einer Arbeit nachgehen zu können. Ja, oder Menschen müssen klauen, nicht weil sie irgendwie Lust drauf haben, sondern weil sie eben existenzielle Nöte haben. Ja, und ich glaube, dafür ist eben die Waffenverbotszone keine Lösung, sondern sie verdrängt die Kriminalität nur oder sie verschärft sogar die Probleme noch, indem eben die Polizei immer stark gegen die vor allem betroffenen Personen zugeht und diese vermehrt kontrolliert und deswegen auch mehr findet. Ja, und wir glauben auch, dass es eine sehr starke rassistische und klassistische Motivation dahinter gibt. Das sehen wir vor allem auch an den Kontrollen, die uns gemeldet werden oder die wir selbst beobachten, dass vor allem eben schwarze Menschen, also oder Menschen mit Migrationshintergrund oder eben von der Polizei als arm gelesene Menschen kontrolliert werden. Also dann bekommt man zum Beispiel sowas berichtet wie, ja, die Polizei hat mich kontrolliert, und als ich gefragt habe, warum, meinte sie, ja, du siehst gar nicht so aus, als könntest du dir das Fahrrad leisten. Also so eine ganz starke Verknüpfung von Race, also von der Hautfarbe oder vom sozialen Background, vom sozialen Status mit Kriminalität. Das ist so das eine. Dann auch auf einer rechtlichen Ebene ist es höchst bedenklich. Also man hat hier mit so einer Konstruktion von gefährlichen Orten die Grundrechte von ganzes Viertel ein ganzes Stück weit ausgeschaltet, was auch eigentlich diese Vorschrift, die da vom Polizeirecht benutzt wird, grundsätzlich erstmal gar nicht hergibt. Und wir sehen auch, dass es ganz stark mit der Gentrifizierung hier zusammenhängt, also dass das Viertel hier befriedet werden soll, damit die Attraktivität für Investorinnen noch mehr steigt. Und was wir von Anfang an angemahnt haben und was sich jetzt auch nach anderthalb Jahren herausgestellt hat, ist, dass es absolut nicht wirksam ist. Also wir machen immer so eine Aufstellung, wie viele Menschen wurden kontrolliert, wie viel wurde gefunden und wie viele Menschen wurden dann tatsächlich aufgrund der Waffenverbotszonenverordnung bestraft. Und in über 95% der Fällen findet die Polizei nichts. Und wenn man dann noch schaut, okay, es wurden Scheren und Schraubendreher gefunden, also überwiegend Sachen, die überhaupt nicht also im Sinne dieser Verordnung eigentlich gefährlich sein sollten. Das wird dann natürlich auch nicht bestraft. Und insgesamt haben wir hier nur eine Verdrängung und eine Kriminalisierung von Menschen, die sowieso schon sozial benachteiligt sind, und eine extreme Polizeipräsenz mit all den negativen Folgen, die das eben für Menschen hat, die von Polizeigewalt betroffen sind. Oder auch die Polizei verhält sich in vielen Teilen sehr rechtswidrig, indem sie eben grundlegende Bürgerinnenrechte auch nicht gewährt, selbst wenn man sie einfordert. Wir kommen gleich nochmal zurück auf das Thema. Vorher würde ich gerne Nina fragen. Ihr seid ja ein mobiles Gefährt. Seid ihr zurzeit unterwegs mit eurem Bus? Nee, wir sind nicht unterwegs. Wir sind eigentlich so von Ende Mai bis Oktober immer gut unterwegs, vor allem auf Musikfestivals, so rund um die Berliner Clubszene. Und da ja alle Festivals abgesagt wurden bis 31. August erstmal, sind doch alle unsere Auftritte gecancelt. Habt ihr alternative Formate? Also wir schreiben zurzeit ganz viele Anträge und haben in der ersten Woche des Lockdowns haben wir ein digitales Theaterstück entwickelt, Behind Walls. Und wir haben eigentlich in der ersten Woche festgestellt, so haben wir uns natürlich auch diese Streams angeschaut, United with Stream, haben dann festgestellt, okay, Menschen ist ja der Kontakt irgendwie wichtig. Wie kann man kommunizieren? Eigentlich nur über diese Chats. Das war uns zu wenig. Und dann haben wir eigentlich geguckt, wie wir Zoom, diese Konferenzplattform Zoom, hacken können und die künstlerisch damit zu betätigen, und haben dann so eine kollektive Performance-Konferenz entwickelt. Und auch mit dem Hintergrund, weil wir ein großes Netzwerk haben aus Performerinnen und Performern, für die es ja auch sehr schwer ist, so ein ganzes Stück dann zu streamen. Und wir haben dann aufgerufen, uns Live- oder Videobeiträge zu senden. Wir hatten dann insgesamt so 15 Beiträge, 3 bis 5 Minuten, teilweise live, teilweise vorproduziert. Und uns war es aber auch wichtig, dass unsere Spenden an geflüchtete Menschen gehen. Also wir haben ja auch vorher in den Nachrichten immer wieder verfolgt, wie es gerade den Menschen in Griechenland geht, dass ja gerade auf Menschen geschossen wird. Und uns war es dann wichtig, auch eigentlich so künstlerisch, aktivistisch zu sein und diese Aufführungen für die Menschen vor Ort zu machen und diese Spenden dann an Organisationen weiterzugeben. Ja. Yeah. ihr seid in Grünau auch vor Ort. Ihr arbeitet mit Kindern und Jugendlichen. Mhm. Wie kann man sich so einen normalen Wochentag ohne Corona vorstellen bei euch? Also wir haben ja jeder Projektleiter und jede Projektleiterin hat einen konkreten Tag, an dem er oder sie probt mit der Truppe. Genau, da kommt halt Montag die Truppe, Dienstag die Truppe, das ist halt entweder das Kindertheater oder das Jugendtheater. Mhm. Wir selbst als Team sind ja 9 Leute insgesamt. Also fliegen so alle bis spätestens um 10 irgendwie in das Theater ein. Ja, es ist schon sehr unterschiedlich, also kein Tag gleich so konkret dem anderen. Dann muss man mal die Wäsche vom Vortag waschen, man muss den Fundus aufräumen, die Bar fit machen. Dann setzt man sich ins Büro und bereitet die Probe vor oder schreibt schon an dem neuen Stück. Genau, großer Austausch auch untereinander, einfach zwischen den Büros, Dienstberatung einmal die Woche. Ja. Was hat sich bei euch durch Covid-19 verändert? Wir haben jetzt auch erst seit 2 Wochen wieder Probenbetrieb. Also wir haben uns jetzt halt die ganze Zeit alle nicht gesehen. Das macht natürlich was. Also wenn man auf die Bühne geht und anfängt zu proben, der Einstieg ist oft eine Improvisation. Die freuen sich aufeinander, springen sich an oder nicht, auch in den Impros. Die sind natürlich jetzt alle sehr verhalten und auf Distanz gelegt, was natürlich auch für uns auch eine willkommene Aufgabe ist, wie man damit umgeht, spielerisch, bietet der neue Möglichkeiten. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wie das jetzt seit Aufnahme, Wiederaufnahme ist. Ja, stimmt. Es ist befremdlich einfach. Also die ersten Treffen von den einzelnen Projekten, da wurde schon sehr viel gefremdelt. Und um überhaupt mit der Situation umzugehen, das kennenzulernen, man darf nur mit Mundschutz durch das Theater gehen. Alles, was man halt, also klar, was in der Schule auch schon so ist und beigebracht wurde. Aber es ist halt, es bleibt komisch, dass man nicht aneinander ran darf. Diese Sinnlichkeit, die auch das Theater und eine Probe hat, die fällt schon auch arg weg. Das ist eine merkwürdige Form von Sicherheit. Es ist Sicherheit, aber es ist noch befremdlich. Das heißt, ihr spielt mit Abstand und ihr probt mit Abstand. Genau, also wir haben jetzt Auflagen, wir dürfen nur zu 7 aktiv spielend auf der Bühne sein. Ja. Was natürlich die Projekte auseinanderreißt, weil ist eigentlich ab 10 und mehr Leuten in den Projekten sind. Und das heißt, es wird jetzt umgeschmissen. Wir müssen alle Szenen neu inszenieren, aufgrund dieser Bestimmung. Aber das machen wir jetzt halt. Nina, du bist Sprecherin im Sprechkreis der Darstellenden Künste in Leipzig. Kannst du uns so eine kleine Übersicht geben? Wie geht es gerade der Darstellenden Kunst mit diesen Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen? Was ist dein Eindruck? Also, was ich so gehört habe, schwierig, ne? Sich zuerst mal diesen ganzen überhaupt ein Hygienekonzept aufzustellen und dann diese Ungewissheit, bekommt man Gelder für das Hygienekonzept, wird da jetzt gefördert. Viele der kleinen Theater, wie ihr ja auch, sind gemeinnützige Vereine. Die haben jetzt keine Soforthilfen bekommen. Aber was ich so mitbekomme, ist ja, dass die Spiellust da ist. Also ob jung oder alt, so das Künstlerische, das muss irgendwie raus und wir wollen spielen, wir wollen was fürs Publikum machen, aber ob wir da wirklich jetzt unter diesen Auflagen wirklich so spielen können, wie wir wirklich wollen und Lust und Laune haben, das ist natürlich fraglich. Oder auch so, jetzt kommt die Sommerpause, was passiert nach der Sommerpause? Also einerseits so eine krasse Ungewissheit und andererseits aber, würde ich jetzt mal, denke ich persönlich, auch wieder eine spannende Herausforderung, auch zu gucken, wie kann man jetzt mit digitalen Medien umgehen, was, also so, ja, welche neuen Formate gibt es, wo können wir uns wieder ausprobieren, genau. Ich kann jetzt auch zum Beispiel ein Beispiel nennen, der Westflügel, das Figuren- und Puppentheater hier in Leipzig, die machen jetzt zum Beispiel so eine begehbare Installation, dass sie ganz viele Arbeiten eingeladen haben und da kann man dann immer zu zweit durch das ganze Haus spazieren und sich die Arbeiten angucken. Finde ich eine super spannende Lösung. Aber, oder dann kommt jetzt auch sowas auf wie so 1:1-Bespielungen oder den Theatersaal halbieren. Aber ob sich das dann wirklich finanziell trägt und lohnt, ist natürlich dahingestellt. Ja. Ja, aus den genannten Gründen sind ja auch viele Teams, Vereine, Theater, gerade personell auch sozusagen, also die Leute, die dort arbeiten, sehr überlastet. Ne? Man muss kreativ sein, sich neue Formate ausdenken, gleichzeitig geht der Betrieb wieder los. Es ist nur zur Hälfte bestuhlt, die Hygienemaßnahmen müssen umgesetzt werden, viele kämpfen dann noch mit Problemen zu Hause, der Sorge um die Leipziger Kulturlandschaft. Es gibt viel zusätzliche Arbeit. Lisa, wie ging es eurer Gruppe, eurer politischen Gruppe in den letzten Monaten? Ja, wir waren am Anfang auch sehr skeptisch, weil wir mussten ja unser wöchentliches Plenum, wo wir uns ja im realen Leben treffen, haben wir umgestellt auf Online-Treffen und wir waren so ein bisschen, hoffentlich funktioniert das alles, weil da muss ich jetzt auch gerade dran denken, als ihr das so erzählt habt, wie man miteinander interagiert. Mhm. Bei uns, wir treffen ja alle Entscheidungen nach Konsensprinzip und eben nicht nach Mehrheitsentscheid und da muss man sehr viel diskutieren und miteinander sprechen und da muss man sich eigentlich für sehen, weil es sehr wichtig ist eben, gerade wenn man sich auch mit sensiblen Themen beschäftigt, dass man da irgendwie die Reaktion sieht oder so ein Gefühl bekommt, okay, wie ist denn gerade die Stimmung im Raum, zu welcher Entscheidung kommen wir denn gerade? Aber ich muss sagen, wir haben es richtig gut geschafft, würde ich sagen. Und jetzt treffen wir uns immer draußen auf einer Wiese mit genügend Abstand. Und das hat uns jetzt alle wieder gefreut, dass man sich sehen kann. Aber psychisch war es für uns alle, glaube ich, auch belastend. Es sind ein paar Leute, haben sich tatsächlich eine Pause genommen. Und auch die übrigen Leute, die noch dabei waren, waren auch zum Teil psychisch oder beruflich sehr belastet. Aber wir haben es irgendwie auch voll gut geschafft, uns da gegenseitig zu unterstützen, uns anzurufen, nachzufragen, auch irgendwie, wenn eine Person ausgefallen ist, die Aufgaben an neue zu verteilen. Also ich glaube, wir haben diese Herausforderungen jetzt, glaube ich, ganz gut gemacht. Aber was natürlich für uns jetzt ein bisschen erschwerend hinzukam, dass ja zu diesem normalen Chaos auch noch so mit der Ermordung von George Floyd in Minneapolis in den USA nochmal so eine riesige Welle an Aktionen zu Black Lives Matter oder Justice for George Floyd, also genau zu unserem Thema rassistische Polizeigewalt, aufkam. Und das ist so ein bisschen zusammengefallen und da arbeiten wir auch immer noch dran, dass es da weitergeht und jetzt eben nicht im Sande verläuft. Genau, aber es, ja, ganz gut. Wir haben dann so verschiedene Mechanismen auch für diese Online-Pläne ausprobiert, also zum Beispiel für nicht-muttersprachliche Menschen ist uns dann eingefallen, okay, es ist blöd, das nur zu hören übers Internet, deswegen schreiben wir das parallel auf einem Pad mit und man kann es quasi gleichzeitig lesen und hören. Ja? Oder wir haben auch ältere Personen, die nicht mit Technik so gut kann, die haben wir dann regelmäßig angerufen oder genau gefragt, ob Einkaufen und so alles gut ist. Thank you. Ja, du sagst es, es gab extrem viele Demos in letzter Zeit. Vergangenen Samstag war der große Aktionstag nur mit Kultur in Leipzig. Die Kulturszene, also soloselbstständige Künstler, gemeinnützige Vereine, haben bisher wenig oder nichts von den Soforthilfen und Förderfonds der Bundesregierung gehabt. Gleichzeitig arbeitet und spielt man weiter. Ja, es gibt sozusagen gerade eine Schieflage, also für viele Häuser, Bands und Künstlerinnen lohnt sich das finanziell gar nicht mehr und bedeutet teilweise mehr Ausgaben als Einnahmen, also Plexiglasscheiben, Handtuchspender, all das kostet eben Geld. Was würdet ihr gerne der Bundesregierung sagen? Also wie stellt sich für euch oder wie argumentiert ihr die Relevanz von Kultur und politischer Arbeit? Also wir als OPT, hier gibt es ja nicht nur Theater, hier treten nicht nur Bands auf, sondern es gibt hier auch Vorträge, politische Gruppen, Gesprächsabende. Was würdet ihr gerne vermitteln oder wie würdet ihr für die Kultur sprechen? Also ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel Politiker und Politikerinnen oder GeldgeberInnen auch mal sich Stücke der freien Szene anschauen, Aufführungen angucken. Nicht immer nur gehen, sondern sich auch mal über diesen Rand drüber sehen und auch mal sich angucken, was so die freie Szene macht, die immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Also das würde ich mir wünschen. Und du hast jetzt gerade schon den Aktionstag am Samstag angesprochen. Diese Aktion war ja auch so, dass eigentlich viele, also was ich total toll daran fand oder jetzt auch in diesen Zeiten super finde, ist, dass jetzt endlich mal Häuser und freie Szene und Künstlerinnen und Künstler zusammenkommen und wirklich zusammen überlegen, was können wir tun. Also das finde ich schon ein super Schritt. Da ist man auch zusammen stark, um als Einheit aufzutreten. Und diese Aktion war ja dann auch, dass zuerst, ich glaube, für 10, 15 Minuten gespielt wurde, getont wurde und dass dann alle erstummt sind. Und ja, so wird es dann aussehen, ne? Also hätten wir jetzt keine Kultur, keine Spielstätten, dann wäre es ganz schön leise um uns herum. Ich würde das auch, ich gehe da mit bei dem, was du gesagt hast. Man würde natürlich, also man kann sehr viel dieser Bundesregierung sagen und man möchte so viel sagen, aber manchmal ist es, ich bin auch nicht in der Bundesregierung, weiß nicht, was da alles, ich kann mich da nicht unbedingt erheben, aber klar, dieses große Stadttheater, die viel mehr supportet werden als die kleinen Bühnen, als das, was eine Stadt eben auch ausmacht, diese in den diversen Stadtteilen, diese kleine Kunstlandschaft, die das eben, ja, die eine Stadt ausmacht, und ich finde, genau da einen Fokus noch mehr drauf zu legen, ganz klar, mehr zu fördern, längerfristig zu fördern, ganz, ganz klare Ansage, das wäre, glaube ich, das Wichtigste, was ich sagen würde, nicht immer Projektförderung für Projektförderung, dieses ständige sich von einem Ding zum anderen wuppen und schaffen wir das, kriegen wir das nächste Projekt auch, einfach da mehr, ja, dass die Leute, die in den kleinen Bühnen und Städten einfach ein bisschen mehr Planungsfreiheit haben und längerfristig was auf die Beine stellen können, ohne, ja, nach 2 Monaten wieder von vorne anzufangen. Und das regt mich, glaube ich, einfach am meisten auf. Ja. So, und nicht diesen riesen Unterschied immer aufzutun zwischen Stadt, Theater, also ich spreche jetzt von Theater natürlich, ja, oder hauptsächlich, ich da mehr mich auskenne, ja, eben große Sachen zu supporten und nicht die kleinen. Ja. Genau. Wenn du da nochmal von Support sprichst, ne, also was ich jetzt eigentlich auch ganz schön fand an dieser Situation, wie unkompliziert plötzlich Anträge laufen können. Ja, ja. Ne? Und sonst ist es immer so eine wahnsinnige Hürde. Und oder auch so, du musst eigentlich dein Projekt schon komplett geplant haben, dann erst kannst du es beantragen. Und jetzt plötzlich so ein Stipendium zu bekommen, mhm, um wirklich so auch sich geistig und Recherche da mit dem Projekt auseinanderzusetzen. Also das fand ich jetzt auch ein ganz, ja, ein schönes Format, und sowas würde ich mir auch mehr wünschen. Mhm. Mhm. Ja, und was du vorhin meintest mit, dass jetzt die größeren Szenen mit den kleineren Szenen mehr Hand in Hand gehen, will jetzt gar nicht pessimistisch sein oder ketzerisch, aber bleibt es, ne? Das ist die Frage, bleibt es dabei? Das wäre natürlich das Schönste, was passieren kann, dass dieser Zusammenhalt sich weiterträgt und nicht nur, wir haben jetzt gerade kurz ein Problem, alle gemeinsam, danach habt nur ihr wieder das größere Problem als wir. Das wäre das Ziel auch, was ich mir wünschen würde. Mhm. Ich würde genau dazu eigentlich noch ergänzen, dass es ja auch ganz vielen sozialen Projekten so geht, dass es sich immer wieder von Antrag zu Antrag schleppt. Und ich glaube, das wäre auch so eine ganz konkrete Forderung, eben soziale Projekte, wie ihr ja eben auch Kinder- und Jugendarbeit, ja, macht. Also das muss auf jeden Fall stärker und langfristig gefördert werden. Und ich habe sehr viele Forderungen an die Bundesregierung, würde mich jetzt aber nur noch vielleicht auf einen beschränken, was man vielleicht auch so als politische Kultur begreifen kann. Und zwar war es für uns ganz, ganz schlimm, dass Demonstrationen nicht erlaubt waren, weil für uns, das hatten wir ja vorhin auch schon ein bisschen, ne, so diese Interaktion, dieses Auf-die-Straße-Gehen mit Menschen, das kann man einfach nicht ersetzen durch irgendwelche Online-Formate, ja, oder Lesungen oder, genau, Online-Demonstrationen. Und das wäre auf jeden Fall eine Forderung, die ich stellen würde, sobald wieder stärkere Beschränkungen greifen, dass eben Demokratie und die Notwendigkeit von Versammlungsfreiheit und sowas entsprechend gewichtet wird, weil es ist so beschämend, wenn man so sieht, okay, alle Läden sind wieder auf, alle können wieder konsumieren und shoppen gehen, und das ist natürlich das Problem, wenn Wirtschaft auf Massenkonsum irgendwie ausgelegt ist, genau, aber dass man da eben guckt, okay, Demokratie ist genauso systemrelevant wie die Wirtschaft und also eigentlich ja noch viel, viel, viel mehr, genau, das wäre vielleicht so eins zu dem Punkt politische Kultur. Mhm. Um nochmal nachzuhaken, ihr habt ja gerade alle eigentlich darauf hingewiesen, dass es sehr wichtig ist, langfristig kulturelle und soziale Arbeit zu fördern und möglich zu machen. Also das heißt eigentlich ja nachhaltige Kulturarbeit. Warum ist das so wichtig und was ist nachhaltige Kulturarbeit für euch? Also ich würde jetzt mal sagen, so nicht immer wieder bei Null anfangen zu müssen, sondern auch mal weitergehen zu können. Mhm. Sei es jetzt, also ich spreche jetzt zum Beispiel auch meine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen an, so einfach ein Projekt oder eine Gruppe länger begleiten zu können. Ja. Und nicht nur so, ja, man fertigt die ab und zack, die nächste Gruppe und so. Also ja, eigentlich so längerfristig mit einer Gruppe auch zusammenarbeiten zu können. Das ist für mich Nachhaltigkeit. Weil Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vor allem ja auch die Beziehungen ausmachen, ne, die ja erstmal aufgebaut werden müssen. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Und man kann ja eben auch ein Ergebnis sehen. Also wenn man genau eben macht ein Projekt, dann ist das nach 3 Wochen zu Ende. Aber wie fruchtet das? Also das ist ja das Spannende, dann auch weiterhin zu beobachten und weiterhin dieses Angebot zu haben. Was passiert jetzt zum Beispiel mit den Kindern und Jugendlichen, die daran teilgenommen haben, was wir da jetzt an Arbeit reingesteckt haben oder auch an, nicht nur Arbeit, an Spaß auch, um das auch mal zusammenzuführen. Ja, die Chance eines Ergebnisses, einer Entwicklung. Ja. Kannst du uns was zu nachhaltigem Aktivismus sagen? Ja, ich kann sagen, dass das ein sehr großes Thema für uns ist, gerade in dieser Situation, wo es eben sowieso psychisch und insgesamt sehr belastend ist und dann noch so ein riesiges, irgendwie dieses Thema wieder aufkommt, wo man eben so das Gefühl hat, oh mein Gott, die Welt brennt so, wir müssen jetzt was machen. Und man bewegt sich, glaube ich, als Aktivistin immer so in dem Widerspruch, dass man weiß, Selfcare und dieses auf sich selbst achten oder irgendwie gucken, wie geht es uns allen in der Gruppe möglichst gut, wie können wir uns unterstützen. Aber dass man gleich, und man weiß, dass es richtig und wichtig ist und gleichzeitig hat man so dieses, wir müssen jetzt machen, Menschen werden erschossen auf dieser Welt, Menschen werden ermordet und es ist wirklich richtig, richtig schlimm, was gerade überall passiert, aber genau da muss man eben dann einen guten Ausgleich finden, eben diesen Widerspruch für sich persönlich oder auch für die Gruppe so einen guten Umgang mitzufinden und eben einen nachhaltigen Aktivismus zu machen. Und das ist auf jeden Fall eine unserer großen Baustellen, auch für mich ganz persönlich gerade ein riesiges Thema. Und ich glaube halt, wenn wir das weiter so machen, dass wir uns in unserer Gruppe die Aufgaben gut verteilen, gegenseitig immer wieder auch feedbacken, wie geht es mir gerade, was bin ich gerade, was ist für mich gerade möglich an Aufgaben zu übernehmen oder ich brauche mal eine Pause und das dann eben irgendwie gut zu verteilen und aufzufangen und eben wirklich auch langfristig so eine Gruppenstruktur aufrechtzuerhalten, wo Leute mal ausscheiden können, wo wieder neue Leute dazukommen. Also ich glaube, das ist so auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Ziel und genau, dass es nicht immer so nur darum geht, Output zu produzieren. Mhm. Also wir müssen jetzt die nächste Aktion und den nächsten Text und noch einen Redebeitrag und hier wurden wir angefragt, ob wir ein Interview machen. Also da eben gute Prioritäten zu setzen und genau, auf dass es lange so gut weitergeht. Eine eurer Prioritäten ist, der rassistisch agierenden Polizei etwas entgegenzusetzen. Mhm. Was sollte deiner Meinung nach entgegengesetzt werden oder ersetzt vielleicht? Ja, genau. Also vielleicht zu diesem Entgegensetzen gibt es, glaube ich, so 2 Ebenen. Also zum einen müssen wir so im Diskurs, also so in der Diskussion gesamtgesellschaftlich einfach die Polizei extrem stark kritisieren, weil wirklich sehr viel extrem schlecht läuft. Also von Rassismus oder rechtsterroristischen Strukturen mal abgesehen auch, wie sich gerade Polizeigewerkschaften oder so als politische Akteurinnen hervorspielen und sowas. Also auf jeden Fall ist da eine ganz, also Polizeikritik sehr, sehr wichtig und auch Forderungen konkret zu stellen sehr wichtig. Und auf einer konkreten Ebene Zum Beispiel hier jetzt in der Waffenverbotszone rufen wir zur Intervention oder zur kritischen Begleitung in Polizeikontrollen auf, auch mit diesem klaren Ziel, wir wollen die betroffene Person, die sich eben in einer verdachtsunabhängigen Kontrolle, in einer Maßnahme befindet, unterstützen, ihr zeigen, dass sie irgendwie nicht alleine ist, aber auch der Polizei ein ganz klares Zeichen zu setzen, es sind Leute hier, die gucken, was ihr macht, und wenn ihr euch rechtswidrig verhaltet, dann habt ihr mit Widerspruch zu rechnen, weil das lassen wir uns nicht gefallen. Das bedeutet Rechtsstaat und das bedeutet Demokratie, und da sind wir auch ganz kompromisslos und fordern das ein. Und so dieses Dritte ist natürlich, dass das auch so eine Solidarität in der Nachbarschaft entzeugt. Genau, so ein Gemeinschaftsgefühl, was, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig sein kann für ein Viertel, gerade für so ein Viertel, was so verschrien ist als irgendwie der kriminelle Hotspot oder hier Migrantenviertel, Messerviertel oder all diese abwertenden Sachen, die eben da klassistisch und rassistisch immer wieder als Erzählung aufgenommen werden. Ja. Ist dieses Gefühl von Solidarität das, was ihr unter sozialer Sicherheit versteht? Ja. Definitiv, unter anderem. Mhm. Also das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Bestandteil davon. Also wir fordern zum Beispiel, und das ist, spielt jetzt auch so darauf an, was du gefragt hast, die Polizei zu ersetzen. Mhm. Ja, also wir fordern eine soziale Sicherheit. Was ich eingangs meinte mit, die Kriminalität ist oft nur eine Erscheinungsform von sozialen Problemen. Wir brauchen eine soziale Sicherheit. Was eben bedeutet, dass es eben nicht diesen polizeiordnungsrechtlichen Sicherheitsbegriff gibt, der nur darauf abzielt, sicher ist, wenn es keine Kriminalität gibt. Also suchen wir kriminelle Orte, kriminelle Menschen, die wir bestrafen, und dann ist alles gut, dann fühlen sich alle sicher. Das ist falsch. Wir würden sagen, wir brauchen eine ökonomische Sicherheit, wir brauchen eine soziale Sicherheit in dem Sinne von persönlichen Beziehungen oder genau, dass ich mich eben darauf verlassen kann, wenn ich hier diskriminiert werde auf der Eisenbahnstraße, sei es sexistisch, antisemitisch oder rassistisch, dann gibt es in dem Viertel irgendwie eine Selbstverständlichkeit, dass man sich zur Seite steht und dass Menschen nicht weggucken. Also ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Bestandteil, wenn man darüber spricht, wie kann man eben die Polizei in der Form, wie sie jetzt besteht, ablösen. Das wird ja auch gerade in Minneapolis versucht, also in der Stadt, in der George Floyd ermordet wurde, wurde ja verkündet, ja, das Polizeisystem, wie es jetzt ist, wird abgeschafft, und wir überlegen uns solidarische kollektive Mechanismen, um eben Sicherheit herzustellen. Und da sind wir richtig gespannt, wie das funktioniert, und beschäftigen uns auch recht viel mit dieser abolitionistischen Polizeikritik, nennt man das. Genau, also super spannend. Wir haben ja auch in Deutschland eine große Debatte schon über die Abschaffung von Gefängnissen, die auch vor allem von Wissenschaftlerinnen oder von Gefängnismitarbeiterinnen mit vorangetrieben wird, weil eben die Erkenntnis ist, unser Strafsystem, wie es jetzt funktioniert, ist absolut ineffektiv und muss grundlegend reformiert werden. Und wenn wir uns sehen, was bei der Polizei gerade alles so abgeht, also diese Korruption um den Fahrrad, um das Fahrradgate hier in Leipzig oder die rechtsterroristischen Netzwerke um UNITA und Hannibal oder so, die ganze rassistische Polizeigewalt, auch im Kontext der Black Lives Matter Demonstration. Genau, also ich glaube, wir brauchen eine ganz grundlegende Diskussion über die Polizei, und zwar auf dieser ganz radikalen Ebene. Gibt es denn andere Systeme von Sicherheit? Aber gleichzeitig müssen wir uns leider immer noch daran abarbeiten, reformistische Forderungen irgendwie durchzusetzen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten in einem Rechtsstaat, also eine unabhängige Beschwerdestelle beispielsweise, eine Kennzeichnungspflicht, Antidiskriminierungstrainings für die Polizei. Also es gibt so, so viele Baustellen, und wir würden gern über andere Sachen reden, aber gerade gibt es so einen extrem rechtskonservativen Backlash, wie man jetzt eben auch an den Reaktionen des Polizeisatire-Artikels in der Taz sieht. Genau, also viele Baustellen, aber auch viele Ansatzpunkte, um was zu verändern. Ja, und Gott sei Dank müsst ihr nicht alles alleine machen und retten, denn ja, soziale Sicherheit hat ja, denke ich, auch viel mit Kultur und vielleicht auch mit Theater zu tun. Was denkt ihr, was kann Theater und die kulturelle Landschaft zur sozialen Sicherheit beitragen? Ich würde da erstmal so an Einzelfälle, also denke ich jetzt quasi, ne, also wenn ich jetzt an unser Theater denke und an unsere Teilnehmenden, Das ist eine ganz, also ich würde das sofort mit einer Kontinuität auch, antworten, also dass die immer einen Ort haben, wo sie einmal die Woche hingehen können, wo zugehört wird, wo man sein darf, und dieses, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dieses Sein dürfen, sich ausprobieren dürfen, ohne dass man unter einer ständigen Beurteilung ist. Und oder bestraft wird. Bestraft wird, genau, ja. Es gibt kein richtig und kein falsch, es gibt einfach nur, mach was, worauf du Bock hast. Und das festigt natürlich auch so ein Kind oder so einen Jugendlichen, stärkt total, was ich auch ganz wichtig finde, jemanden diese Stärke mitgeben und zu sagen, alles, was du da hier gerade machst, ist cool und es hat einen Grund und das ist, ja, ich glaube, das ist so für mich diese soziale Sicherheit, die ich jetzt auf meinen Job in Bezug auf die Kids vertrauen. Dieses, wir sind da, du kannst immer kommen, du kannst immer anrufen, wir haben immer ein Telefon da. Wir haben eine Sozialarbeiterin im Haus. Ja, das wird auch dann und wann benutzt oder genutzt, nicht benutzt. Kommt, ja, Vertrauen und Kontinuität. Also ich musste jetzt bei sozialer Sicherheit eigentlich auch wieder an so ein starkes Netz denken, das sich gegenseitig auffängt. Also wie ich ja schon vorher dann meinte, wir müssen uns einfach mehr vernetzen, egal auf welcher Stufe wir jetzt stehen als Kunstschaffende, aber auch Aktivistinnen und Aktivisten. Dann auch Theaterstücke darüber machen, es publik machen, Arbeiten darüber machen, vielleicht auch sich dann genau mit solchen Gruppen wie Copwatch zu kooperieren, um dann einfach so einen Erfahrungsschatz zu haben, den man dann vielleicht wieder auf der Bühne umsetzen kann oder auch mit Jugendlichen dann erarbeiten kann. Ne? Gibt ja viele Möglichkeiten. Und Lisa, du meintest vorher auch noch dieses Ökonomische, da ist mir dann auch wieder die Nachhaltigkeit eingefallen. Also wo ich jetzt auch nochmal so ein bisschen Kritik üben möchte, ist eigentlich so, wie viele Gelder immer verschleudert werden. Ne? Oder dass ja eigentlich Theaterstücke gar nicht so nachhaltig sind. Also wie viel Geld ausgegeben wird für eine Produktion, die dann 2-3 Mal gezeigt wird und dann wird sie wieder in die Tonne geschmissen. Also da könnten wir auch sozialer und nachhaltiger darüber nachdenken, wie man da so ein bisschen ein System verändern kann. Ja. Ja, man kann gerade zu sehr vielen Themen arbeiten, sich mit sehr vielen Sachen beschäftigen. Also die Klimabewegung. Es gibt jetzt eine neue Kapitalismuskritik, die durch die Corona-Krise entstanden ist, die Missstände offenbart hat, also wie zum Beispiel die Verteilung der Care-Arbeit. Es scheint eigentlich überall zu brennen, beziehungsweise die vielen Brände sind sichtbarer geworden als zuvor. Ist das auch eine Chance? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es eine Chance ist, weil man durch diese Sichtbarkeit von Ungerechtigkeit und von diesen Missständen so ein Handlungsfeld bekommt, wo man so merkt, okay, es gibt Aufmerksamkeit und mehr Sensibilität für das Thema und jetzt können wir wirklich was verändern. Und ich glaube, wir müssen weg von diesem, ich nenne es mal, postdemokratischen Konservativismus, wo man immer nur so denkt, okay, wie können wir möglichst alles so lassen, wie es ist, aber es irgendwie so verwalten, dass irgendwie die größten Probleme so behoben sind. Ich würde mir halt eine gesamtgesellschaftliche Diskussion darüber wünschen, so wie wollen wir Gesellschaft leben, wie können wir Freiheit, Gleichheit und Solidarität in unserer Gesellschaft verwirklichen. Und das funktioniert unserer Meinung nach auf jeden Fall nicht mit einem patriarchalen Kapitalismus. Deswegen genau, sitzen wir auch sehr stark immer alles, was wir machen, in diesem Kontext, weil wir glauben, dass auch viel von diesem Rechtsruck, der eben diese autoritäre Entwicklung hervorgerufen hat, seine Grundlage in den Krisen des Kapitalismus ist. Oder ja, viel Gewalt kommt aus dem Patriarchat heraus oder die Klimakrise steht bevor, ja. Oder Corona hat auch nochmal einen neuen Antisemitismus befeuert wieder, also oder soziale Ungleichheit. Genau, also ich glaube, es gibt jetzt sehr viele Ansatzpunkte und genau, das müssen wir jetzt einfach nutzen, um wirklich wieder große Diskussionen zu starten und wirklich ja, grundsätzlich was zu verändern. Und trotzdem muss ich auch sagen, manchmal bin ich auch einfach erschöpft und manchmal bin ich sehr frustriert, weil man sieht so, ey, es gibt voll viel Sensibilität, jetzt auf einmal Polizeigewalt, hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt unterwegs und trotzdem diskutieren wir irgendwie in Deutschland darüber, ob es irgendwie okay ist, einen satirischen Beitrag über die Polizei zu schreiben oder nicht. Ja, oder nach den Black Lives Matter Demos, viele Festnahmen von jungen migrantischen Personen, also genau, es ist immer so, man muss weiter kämpfen, man muss sich damit abfinden und dass es eben immer auch wieder ein Flashback geben kann, weil eben da verschiedene Kräfte in der Gesellschaft wirken. Aber genau, ich bin jetzt ganz optimistisch, dass es vor allem eine neue Jugendbewegung gibt durch Fridays for Future, durch Black Lives Matter und eben genau, sich so eine neue gesellschaftliche Bewegung herausbildet, mit der man das dann wirklich mal grundsätzlich angehen kann. Ja, das war auf jeden Fall eine schöne, sehr grundsätzliche Gesprächsrunde heute. Jetzt ist die Zeit auch wieder rum. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr da wart. Und ja, bis zum nächsten Mal, zur Folge 6, wenn es wieder heißt, kulturrelevant im Ostpassagetheater. Einen schönen Freitagabend. Dafür so, wir sehen auch die Daten.